Deutschlandfunk. Kommentar. Trotz der Krise in Griechenland und der Flaute in Schwellenländern wie China brummt der deutsche Konjunkturmotor noch kräftig. Das spült viel Geld in die öffentlichen Kassen und beschert dem Staat den höchsten jemals in einem ersten Halbjahr errechneten Überschuss. Ein Kommentar von Theo Gers. Die Zahl ist fast zu schön, um wahr zu sein. So hoch war der Staatsüberschuss in einem ersten Halbjahr noch nie, 21,1 Milliarden Euro. Tatsächlich gaukelt uns diese Summe einen Reichtum vor, den es so nicht gibt. Zunächst entfällt ein knappes Viertel davon auf einen Einmaleffekt. 5 Milliarden Euro erbrachte im Juni die Versteigerung von Mobilfunklizenzen. Geld, das derart vom Himmel fällt, sollte besser gleich in die Schuldentilgung gesteckt werden, um sich so erst einmal ehrlich auf 16 Milliarden Euro herunterzurechnen. Zum weiteren besseren Verständnis, wie trügerisch dieser Reichtum sein dürfte, genügt der Blick zurück in die vergangene Woche. Da erhöhte der Bundesinnenminister kurzerhand seine Prognose über die Zahl der in diesem Jahr zu erwartenden Flüchtlinge auf 800.000. Seitdem ist es ziemlich realistisch, allein in diesem Jahr von 10 Milliarden Euro für die Flüchtlingshilfe auszugehen. Anders formuliert, dieses Land kann froh sein, dass es diese humanitär gebotenen Ausgaben wegen der hohen Staatsüberschüsse so gut und wohl auch etwas besser als andere Länder auffangen kann. Immerhin, einiges spricht dafür, dass selbst danach von dem heute verkündeten Staatsüberschuss immer noch etwas übrig bleiben dürfte. Das ist die kostbare Manövriermasse, deren Verwendung gut überlegt sein will. Denn machen wir uns nichts vor, der Überschuss von heute geht zumindest zum Teil auf das Konto von Faktoren, auf die wir uns nicht blind verlassen sollten. Exporterfolge der deutschen Wirtschaft in aller Welt spülen einerseits über eine hohe Beschäftigung das Geld in die Staatskassen. Andererseits reicht in diesen Tagen schon der Blick nach China, um zu erkennen, dass Exporterfolge nicht von Dauer sein müssen, dass es immer wieder darauf ankommt, diesen Standort Deutschland durch kluge Investitionsentscheidungen fit zu halten. Da aber passiert immer noch zu wenig. Die Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück und auch der Staat investiert viel zu wenig. Und da geht es auch, aber eben nicht nur, um Brücken und andere Verkehrswege. Da geht es etwa um den Breitbandausbau, und zwar flächendeckend. Da geht es um das Thema Industrie 4.0, um die Verzahnung der Old Economy, wo ein Industrieland wie unseres traditionell stark ist, mit der digitalen Welt. Wie gerne wären wir da Weltspitze, wie gerne würden wir da den ein oder anderen Champion ins Land holen oder hier behalten. Nur, wie soll das funktionieren, wenn es eine selbsternannte Smart City wie Berlin noch nicht einmal schafft, in den Rechnern ihrer Stadtverwaltung das uralt Betriebssystem Windows XP durch ein neues zu ersetzen? Das ist nur ein Beispiel für den gigantischen Nachholbedarf in diesem Lande, ein Nachholbedarf, durch den die schönen Haushaltsüberschüsse von heute schnell dahinschmelzen.